Deutschlandfunk, Radionacht. Herzlich willkommen zur Radionacht Jazz, heute mit Karl Lippegaus bis 6 Uhr in der Früh. Mein Thema Ornithology, Oden an Ornette Coleman, der von 1930 bis 2015, genauer bis zum 11. Juni 2015 gelebt hat und mit 85 Jahren gestorben ist. Wir wollen etwas versuchen, was meines Wissens nach noch niemand gemacht hat in einer Jazz-Sendung. Wir werden 5 Stunden lang Kompositionen von Ornette Coleman hören, gespielt von herausragenden Jazzmusikern. Das war die erste Komposition, die wir in dieser Jazznacht Ornithology mit Stücken von Ornette Coleman erlebt haben. Race Face in einer Aufnahme mit dem schwedischen Pianisten Bobo Stenson, dem Bassisten Anders Jormin und dem Drummer Paul Motion, aufgenommen im Avatar Studio in New York im April 2004. Der Bassist Charlie Hayden erzählt über eine seiner ersten Begegnungen mit Ornette Coleman. Das muss Ende der 50er Jahre gewesen sein. Ich kam in Ornettes Apartment und überall verstreut lag seine Musik. Auf dem Fußboden, auf den Stühlen, sogar im Badezimmer. Man konnte sich kaum bewegen, ohne irgendwo draufzutreten. Dann hob Ornette irgendein Blatt auf und meinte: »Hey Charlie, spiel das mal.« Lakonisch beschrieb er selbst einmal rückblickend sein Leben. Born, work, sad and happy and etc. Einen Propheten des Jazz und eine Ikone der modernen Kunst, so nennt ihn sein Biograf John Littweiler. »Wissen Sie, was Freiheit ist?«, fragte dieser Revolutionär der Musik des 20. Jahrhunderts einmal. »Das Recht, auf deine Weise zu sterben.« Gelebt auf seine Weise, das hat Ornette von Beginn an gegen alle Widerstände. What would you like to talk about? Instead of me asking many questions, I would like to talk about the life that's going to be forever. And I'd be glad when it appears. I'm sure it is going to appear. And I'm not saying that as a joke, I'm just saying it's time. You know, I was born in 1930, right? Yes. So you see, I have a little more time. We all do. But what we're really concerned about is how do we treat each other? That's even better. So that's why we're here. You know, you have to tell me your name. Carl. Carl? We're going to have a nice day, I'm sure. And that's it from Missy. Yeah. And I'm Ornette. Thank you. Ornettes vielleicht berühmteste Komposition Lonely Woman als Space Trip mit Joshua Redman Tenorsaxophon, Jeff Ballard Drums, Sam Yahel an den Keyboards und Stephen Harris am Vibraphon. 3 Jahre nach dem Tod Charlie Parkers erscheint die erste Schallplatte mit Musik von Ornette unter dem Motto »The pattern for the tune will be forgotten and the tune itself will be the pattern«. Sein Debüt trägt den Titel »Something Else«. Damals waren Ausrufezeichen hinter Plattentiteln groß in Mode. Kurz darauf erscheinen Platten von Cecil Taylor, John Coltrane und Eric Dolphy, die in der Welt des Jazz einen Tsunami auslösen. Eine ganze Generation junger, vor allem afroamerikanischer Musiker, aber nicht nur, denken wir an den Pianisten Paul Bley, greifen Ornettes revolutionäre Ideen auf. Sie definieren auf neue Weise, was Duke Ellington den im Jazz so schätzte, nämlich the freedom of expression, die Freiheit im Ausdruck. Ornettes Ideen befruchten die Evolution des Musikerkollektivs AACM in Chicago, das damals entsteht, ebenso wie die Bestrebungen auf unserer Seite des Atlantiks in Frankreich, Großbritannien, Deutschland oder den Niederlanden. Es war gar nicht so weit hergeholt, dass der Kritiker Max Harrison Ornette Coleman als den, Zitat, weitreichendsten Innovator in der Geschichte des Jazz bezeichnete. Hier sind an 2 großen Steinway-Flügeln Bill Carruthers und Mark Copland. Some advice for a young artist, for a young musician? You've been playing music all your life. Well, the younger that I could think of is when I was young. And most people that are young are interested in improving their ability to grow and be acceptance of value. I don't know how valuable I am, but I'm sure it's praying to get along with everybody, you know. Nothing wrong with life. And what, tell me your name. Carl. Carl. Well, you can ask me whatever you like. Ask me whatever you want me to answer. I'll try and do it. Bill Carruthers und Mark Hopland an zwei Klavieren mit Lonely Woman von Ornette Coleman, aufgenommen im Januar 2006 im Studio La Buisson in der Provence in Südfrankreich. Als er auftauchte, verblüffte Ornette alle, nicht nur als brillanter, bluesgeprägter Altsaxophonist in der direkten Charlie Parker-Nachfolge und nicht nur als Bandleader oder später als Meister des unbegleiteten Solospiels, sondern, und das soll uns heute durch diese fünfstündige Jazznacht begleiten, vor allem auch als Themenschreiber, als Komponist. Eine Zeit lang sah es so aus, als würde er nicht nur an Charlie Parker, an Bird anknüpfen, sondern alles im Jazz radikal neu überdenken und anders formulieren. Free Jazz, das hieß doch vor allem den Jazz, der wie ein großer Schwamm praktisch alles von überall her aufsaugt, von etwas zu befreien, das Kreativität behinderte oder einschränkte, so wie Ernest Hemingway in seiner Art zu schreiben durch eine Entschlackung, durch eine Reduzierung Unglaubliches geleistet hat. Mich beschleicht beim Hören der vielen Improvisationen, die andere Künstler von Ornette aufgenommen haben, vor allem folgender Eindruck. Die Musik ist vielleicht so beliebt und gefragt bei anderen Künstlern, weil sie auf den Spieler selbst befreiend wirkt, dass sie seine schöpferischen Kräfte aktiviert, scheint mein Eindruck, und das ihn stimuliert. Ornettes Musik zu spielen, lässt einen anders spielen. Thank you. war wieder ein bei Jazzmusikern sehr beliebtes Thema von Ornette Coleman. Round Trip, hier mit dem Gitarristen John Abercrombie, dem Bassisten Mark Johnson und dem Drummer Joey Barron, aufgenommen im Juni 2006. Und als das Thema gegen Ende gespielt wurde, wie das Lester Young oft tat, da hörten wir dann auch noch die Violine von Mark Feldman. 1958, als Ornette seine Platte Something Else aufnahm, war dies ein bedeutendes Jahr, nicht nur für den Jazz. Der West Coast-Stil erlebte eine Blütezeit und die Third Stream-Musik, an der Ornette nicht ganz unbeteiligt war, versuchte eine Symbiose aus zeitgenössischem Jazz und sogenannter neuer oder zeitgenössischer Musik. Der Hardbop hatte sich fest etabliert und war sehr erfolgreich. Charles Mingus war 1958 auf einem Gipfel seiner Kreativität und schuf viele bedeutende Werke. Duke Ellington und sein Orchester standen vor einem großen Comeback beim Newport Festival. Miles hatte ein höchst eindrucksvolles Quintett bzw. dann Sextett mit John Coltrane. Jazz war in den USA aber auch immer noch eine Nightclub-Musik, die in mafiösen Strukturen existierte. Ornette würde bald für sich und andere dafür sorgen, dass auch in diesem Bereich mehr Freiheit und Unabhängigkeit existierte. Musik aus der Gegenwart, aus dem Jahr 2006, aufgenommen in Berlin. The Sphinx mit Aki Takase und Silke Eberhardt, die für ein Doppelalbum 33 Kompositionen von Ornette Coleman eingespielt haben. Thank you. Aki Takase am Klavier und die Altsaxophonistin Silke Eberhardt. Ich will nochmal zurückkommen auf dieses erste Album von Ornette Coleman, Something Else. Wenn man das heute wieder hört, fragt man sich doch, warum diese Musik wenig später so heftige Kontroversen auslöste. Warum dieser Mann von einigen so gehasst wurde. Warum hat man diesen friedlichen, sanften Menschen sogar von ganz kompetenter Seite, ich erinnere nur an Thelonious Monk und die ersten Reaktionen von Miles Davis, warum hat man ihn damals schlichtweg für verrückt erklärt und mit so viel Spott und Hohn überschüttet? Ende 59 tauchte er zum ersten Mal in New York auf, ein totaler Außenseiter, ein Outsider, war er auch schon im rassistischen Texas, seine Heimat gewesen, und dann an der Westküste. Der eingängige, direkte, simpel konstruierte, wenn auch raffiniert gespielte Hardbop, das war damals die populäre Clubmusik schlechthin, die wollte man hören, und Ornette fügte sich nicht in Raster wie dieses ein. I know that you're very interested in languages. That's true. Is music a language, according to you? I think everything that's a sound is a language. You know, I'm not anyone that know about everything, but I know I'm alive and I'm speaking to you, and there's my friend there, so we're going to have a nice evening. Zum festen Repertoire von Bobo Stenson aus Schweden gehören Stücke Ornette Colemans schon lange. Hören Sie hier A Fixed Goal, ein festes Ziel. Eine Komposition Ornettes, die Bobo Stenson 2007 mit seinem Trio, mit dem Bassisten Anders Jormin und dem Perkussionisten und Schlagzeuger Jon Feld einspielte. Das Bobo Stenson Trio spielte Ornette Coleman zu hören auf dem Album Cantando. Die neuen Werte in dieser Musik hatten Parallelen in der zunehmend an nationaler Bedeutung gewinnenden Bürgerrechtsbewegung in den USA. Große Veränderungen lagen in der Luft und Ornette wusste sich als eine unabhängige Stimme in der Musik zu behaupten. Später hat er mal gesagt: Was ich immer gefühlt habe und glaube ich von meiner Mutter vermittelt bekam, das ist Geduld. Dieser höchst originelle, bedeutende Vertreter der amerikanischen Kunst im 20. Jahrhundert verkörperte all dies: Originalität, beharrliches Streben, Geduld, Toleranz, Großzügigkeit, Freiheit von Konventionen und den festen Glauben an das Neue, die Hoffnung auf eine bessere Welt. 2008 nahmen der Wiener Saxophonist Max Nagel und sein Kollege Ken Vandermark aus Chicago ein Album mit Stücken Ornettes und Eric Dolphys auf. Thank you. Researching has no limits. Das Forschen kennt keine Grenzen, so nannte Ornette Coleman diese Komposition, die 2008 in Wien eingespielt wurde von den Saxophonisten Ken van der Mark und Max Nagel. Am Bass hörten sie Clayton Thomas, an den Drums Wolfgang Reisinger. Eine der originellsten Widmungen, eine der schönsten, finde ich, kommt von dem italienischen Trompeter Enrico Rava. Seine Komposition heißt Cornetology, natürlich ein Wortspiel auf drei Ebenen. Cornet, der Vorläufer der Trompete. Ornithology, die berühmte Komposition von Charlie Parker, der das Idol von Ornette war. Und wie unsere Jazznacht heißt auch dieser Mittelteil der Komposition Ornithology. Hören Sie also hier noch bis zu den Nachrichten, bevor wir den zweiten Teil bringen, nach der Sternzeit. Enrico Rava Trompete, Gianluca Petrella Posaune, Giovanni Guidi am Klavier, Gabriele Evangelista am Kontrabass und Fabrizio Sferra an den Drums. Cornetology von und mit Enrico Rava, aufgenommen 2011.